Kundgabe 3606. Empfangen durch Bertha Dudder am 20.11.1945. Sturmzeit vor dem letzten Gericht. Paradies. Das letzte Gericht wird allem Greuel ein Ende machen. Und Friede wird sein über der Erde auf lange Zeit. Es wird ein Zustand auf Erden sein in göttlicher Ordnung, wo nur die Liebe regiert, wo die Liebe die Menschen untereinander verbindet, wo die Liebe des Einzelnen auch das Wirken Gottes durch seinen Geist garantiert, wo ein jeder Mensch die Stimme Gottes zu hören vermag und überaus glücklich ist, Gott sich so nahe zu wissen, wo Gott auch sichtbar unter den Seinen weilen wird, in den Menschen der Jetztzeit noch unvorstellbarer Art. Es werden die Menschen der neuen Erde wieder im Paradiese leben, in Harmonie ihrer Seelen, im Sehnen nach Gott und seiner Liebe und in steter Erfüllung ihres Sehnens. Und alles Böse wird gebannt sein lange Zeit. Doch ehe dieser Zustand auf Erden sein kann, muss ein Sturm über die Erde kommen, der reinigende und vernichtende Wirkung hat. Ein Sturm, dem nur die tiefgläubigen, gottgetreuen Menschen standhalten. Diese werden in große Not kommen, doch die Zeit ihres ferneren Lebens auf der neuen Erde wird sie vollauf entschädigen für alle Nöte und Leiden zuvor. Denn so wie das Böse machtlos geworden ist, werden sie nicht mehr bedrängt, und seligster Frieden auf Erden ist ihr Los. Und darum soll von den Gläubigen die letzte Sturmzeit nicht gefürchtet werden. Denn Gottes Wille stehet über allem Geschehen. Gottes Liebe wirket unter den Seinen, und seine Macht bricht die Macht des Satans zur rechten Zeit. Und was auch den Gläubigen droht, die kommende Seligkeit auf Erden oder auch im jenseitigen Reich, kann weltliche Macht, menschlicher Hass und Lieblosigkeit nicht verhindern für die, die Gott treu bleiben. Die Seele können sie nicht töten, wenngleich sie den Leib töten wollen. Doch Gott wird auch dies verhüten, weil er die Seinen das Paradies auf der neuen Erde erleben lassen will, weil sie den Stamm des neuen Geschlechtes bilden sollen und weil sie für die Notzeit zuvor entschädigt werden sollen zum Zeichen der übergroßen Liebe Gottes, die den Seinen ein Los in Seligkeit auf Erden schon bereiten will. Und darum werden sie auch in der Sturmzeit mit außergewöhnlicher Kraft ausgestattet von Gott. Vermöge derer, sie alles Üble überwinden können und die sie fähig macht, den ärgsten Anfeindungen standzuhalten. Denn es wird an dem Bollwerk ihres Glaubens gerüttelt werden mit aller Gewalt. Und nur, die das Verlangen nach der irdischen Welt überwunden haben, denen wird die Kraft erwachsen, Widerstand zu leisten. Wer aber noch von den Reizen der Welt sich gefangen nehmen lässt, der gibt jeglichen Widerstand auf. Er gehört nicht zu der Schar der Gottgetreuen. Er verkaufet seine Seele für schlechten Lohn. Denn was er glaubt, errungen zu haben, wird zerfallen am Tage des Gerichtes. Und alle Gräueltaten werden ein Ende haben mit diesem Tage. Alle gottwidersetzlichen Geister werden in Bann geschlagen und im gesamten Universum wird ein Zustand der Ruhe eintreten. Ein Zustand friedvoller Tätigkeit, der nicht mit der Ruhe des Todes zu vergleichen ist. Letzterer ist das Los des gebannten Geistigen, das in völliger Kraftlosigkeit gebunden ist in der festen Materie und sich wieder endlose Zeiten nicht betätigen kann. Und dieser Zeit geht ihr Menschen nun entgegen, und ihr habt keine lange Frist mehr. Und so ihr euch bewähren wollet in der letzten Zeit vor dem Tage des Gerichtes, so müsstet ihr noch emsig tätig sein an euch. Ihr müsstet mit Gott in immer innigere Berührung treten. Ihr müsstet euch Kraft holen täglich und stündlich und in ständigem Gebet verharren, auf dass ihr auch ständig Kraft empfanget, so wie ihr euer Herz öffnet und Gottes Gnade und Kraft begehret. und er wird bei den Seinen sein und verbleiben bis zum Ende. Er wird bei ihnen weilen im Paradies auf der neuen Erde und unauflöslich mit ihnen verbunden bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.